im Schulabgang fängt ein schönes Leben an. 12 Uhr mittags beginnt sein Tag. Alles ist, wie er es gerne mag. Die nächste Talkshow geht gleich los. Was wird passiert? Die Spannung groß. Er ist so, wie sie die Deutschen wollen. Brot und Spiele, weil sie nicht decken sollen. Tag für Tag sein ganzes Leben lang feiert er den Untergang. Geselligkeit, die schätzt er sehr. Seine Freunde sind genau wie er. Und die, die er am liebsten mag, trifft er zum Saufen jeden Tag. Und auch die Mädels sind sehr nett. Was jeder geht, bringt ihm ins Bett. So lädt er alle zu sich ein. Schluss mit Moral, denn Spaß muss sein.